sing diesen Namen. Er ist höher. Er ist der Name aller Namen. Er steht über allem. Über jedem, jeder Herausforderung, über allem. Sing diesen Namen. Ich möchte dir heute ganz persönlich begegnen. Ganz persönlich begegnen. Er liebt dich von ganzem Herzen, ja. Und ich hatte gerade so ein Bild, ja, wie er uns tiefer in seine Liebe reinzieht, ja. Und aus dieser Liebe heraus, ja, sind wir mit so richtig Feuer, richtig neu entbrannt, mit einer Hingabe, mit einer Leidenschaft und so richtig glücklich, ja, herausgegangen, ja, so in die Liebe hinein, ja, und dann wieder in die Welt hinaus mit so einem richtigen Feuer für ihn, ja, mit einer Fülle, mit einer Herrlichkeit. Und ich habe gesehen, wie Flüsse, ja, wie Flüsse da waren, die Quelle, ja, die Quelle des Heiligen Geistes, und wie sie dürres Land einfach, wie der Fluss immer höher gestiegen ist und wie es dürres Land einfach überflutet hat, ja. Und ich habe einfach so für gerade den Eindruck, dass Jesus uns so richtig begegnen möchte, ja, dass er jede Lauheit wegnehmen möchte, ja, dass er neues Feuer in uns entbrennen möchte, dass er in diese Liebe, dass wir noch weiter reingezogen werden, ja, und dass einfach das dürre Land hier auf dieser Welt einfach überflutet wird mit seiner Herrlichkeit, mit dem Heiligen Geist. Und den trägst du hinaus, ja, das trägst du hinaus. Und ich habe einfach neue Wellen der Überflutung dieser Liebe, dieser Herrlichkeit gesehen. Also streck dich aus, er möchte dir jetzt begegnen. Das sind Menschen hier, wo du sagst, ja, ich kenne zwar Jesus, ich kenne diesen Namen, ich kenne Jesus, aber du kannst mit dieser Liebe, mit dieser Beziehung noch nicht so richtiges anfangen, ja. Du hast noch nie diese Liebe gespürt, und ich habe einfach gerade den Eindruck, Jesus möchte dir jetzt ganz besonders mit dieser Liebe begegnen. Das Einzige, was du tun musst, tu alle Vorurteile oder alles, was du gerade so hast in deinen Gedanken, tu es einfach mal weg. Streck dich einfach mal wirklich aus und bitt ihn einfach, Herr Jesus, begegne du jetzt mit deiner Liebe, begegne du mit deiner tiefen Liebe mir. Und ich habe einfach so den Eindruck, ja, dass Jesus einfach dich, ja, ziehen möchte, ja, dich erfüllen möchte, ja, mit dass du glücklich bist, ja, dass du einfach sagen kannst, wow, diese Liebe habe ich noch nie gespürt in meinem Leben, ja. Also streck dich einfach nochmal aus, ja, streck dich nochmal aus, wenn es dich betrifft auch, ja. Gott möchte uns alle tiefer reinziehen, aber wenn es dich ganz besonders betrifft, lass alles los, ja, und sag einfach, Herr Jesus, begegne du mir mit deiner Liebe. Oh, danke. danke dir. Danke, Herr, für alle, die sich jetzt ausstrecken, Herr, die wirklich diesen Herzenswunsch haben nach dieser tiefen Liebe, Herr, die den Herzenswunsch haben, noch tiefer reingezogen werden in dieser Liebe, Herr, in deine Liebe, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du uns neu begegnest, Herr. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen vielleicht auch zum ersten Mal so richtig, ja, begegnest mit dieser Liebe, weil er heute sein Herz aufgemacht hat. Ich danke dir jetzt wirklich für einen Touch vom Himmel in Jesu Namen. Oh, danke, Heiliger Geist, dass du hier bist. Danke, Heiliger Geist, dass du wehst. Danke, dass du uns einhüllst. Oh, mehr von dir. Mehr von dir. Mehr von dir. Ich habe einfach noch, das lässt mich jetzt nicht los, um eins weiterzugehen. Deswegen, ich weiß nicht, ob es am Livestream ist oder hier, aber ein oder mehrere Personen sind da, die einfach sich nicht geliebt fühlen. Ja? Die ihr ganzes Leben eigentlich schon immer in dieser, ja, Minderwertigkeit leben, sich einfach nicht geliebt fühlen. Ja, wo sie hatten noch nie diese tiefe Liebe in ihrem Herzen, wo sie gesagt haben, wow, ja, ich werde geliebt hier auf dieser Welt. Ja, sie kamen sich immer so auf dem Abstellgleis vor. Ich weiß nicht, betrifft es jemanden hier? Ja? Da? Zwei? Okay. Du im Blauen, mit der Brille, kommst du bitte mal nach vorne. Du darfst auch nach vorne kommen, Schwarzen. Ihr anderen, die wohl noch gestreckt haben und auch am Livestream, streck jetzt gerade aus, streck jetzt gerade deine Hand aus. Halleluja. Gott möchte dich wirklich, Jesus möchte dich touchen. Und ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, dass du sie jetzt, ja, so tief berührst mit deiner Liebe. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr. Alles, was der Teufel da versucht hat, ihr zu rauben, in dem Namen Jesus, das setzt mal jetzt frei, in dem Namen Jesus. Und ich danke dir, dass du kommst mit deiner Liebe, sie jetzt ganz erfüllst. Ich danke dir in Jesu Namen, eine tiefe Liebe, die sie noch nie gespürt hat. Ich danke dir jetzt in dem Namen Jesus. Und alles, was der Teufel ja geraubt hat, ich danke dir, dass da jetzt ein Switch ist im Namen Jesus. Alles, was in der Vergangenheit war, drehst du jetzt um ins Positive. Das Negative wird jetzt umgedreht ins Positive. In dem Namen Jesus. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Fühlt sie mit deiner tiefen Liebe. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Und ich habe ein Wort für dich. Und ich habe ja ein Wort, ein Bild. Jesus sagt zum einen, ich liebe dich so, so, so, so sehr. So sehr. Und du bist kostbar. Du bist kostbar in meinen Augen. Ja. Und du bist kostbar. Und ich habe einfach gesehen, wie Jesus da ist, dir so einen Blumenstrauß überreicht. Ja. Und er sagt, du bist nie allein, niemals allein. Ich bin da. Ich bin da. Und ich lasse dich auch niemals allein. Ich lasse dich niemals allein. Du bist kostbar und geliebt. Du bist ein Diamant in meinen Augen. Halleluja, Halleluja. Und das Gleiche sagt er auch zu dir. Du bist kostbar, du bist kostbar. Und ich danke dir, Herr. Danke, Herr, für einen Touch. Danke, Herr, in Jesu Namen. Halleluja, auch am Livestream, Herr. Auch am Livestream. Der Heilige Geist ist da. Jesus ist da, auch bei dir. Er toucht dich jetzt wirklich mit dieser Liebe. Ich danke dir, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Da ist wirklich eine Überflutung von deiner Liebe, Herr. Oh, danke, Herr. Oh, danke, Herr. Halleluja. Halleluja, Herr. Halleluja. Halleluja, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Touch sie im Namen Jesus. Danke, Herr, mit deiner Liebe, Herr. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ja, ich danke dir, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, streck dich weiter aus. Streck dich weiter aus. Wisst ihr, Jesus ist uns jetzt begegnet mit seiner Liebe. Er hat das Grundding jetzt ausgemacht. Also was er eigentlich heute möchte, ja, was er eigentlich heute möchte, ist dich zurüsten, nicht dich neu zurüsten für die Zukunft, ja. Und ich habe das Wort, das hat man auch schon am Freitag, ja. Aber ich habe das so stark für heute auch nochmal gehabt, ja. Jesus ist da. Und Jesus hat gesagt, ihr werdet größere Wunder tun als ich hier auf dieser Welt. Und ich glaube einfach, dass da jetzt ein neuer Switch ist, ja, eine neue Zuteilung ist. Auch heute Morgen. Jesus möchte, dass wir hier unsere Autorität einnehmen. Jesus möchte größere Wunder tun durch uns hier auf dieser Welt. Jesus möchte sich, ja, möchte einfach durch uns wirken. Und das sind keine Grenzen, ja. Und ich habe dieses Wort einfach für heute. Du wirst größere Wunder tun als Jesus, weil er ist beim Vater. Der Heilige Geist ist in uns. Und da ist ein neuer Raum heute einfach da. Da ist eine neue Zuteilung da. Also streck dich aus, streck dich aus. Wenn du Wunder tun möchtest, ja, in deinem Leben, wenn du Zeichen und Wunder sehen möchtest, streck dich aus. Halleluja. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr. Danke, Herr, für eine Zuteilung jetzt, Herr. Ja, Menschen werden gesund, wenn du die Hände auflegst. Tote stehen aus. Dämonen müssen weg im Namen Jesus, ja. Sie haben keinen Platz mehr hier, weil du bist da. Du bist ein Sohn, eine Tochter Gottes, ja. Und deswegen geh vorwärts. Geh vorwärts. Halleluja. Oh. Danke, Herr, jetzt für Zuteilungen, Herr. Danke, Herr, für neue Zuteilungen. Für eine stärkere Zuteilung. Das sind Wunder, die noch kein Auge gesehen hat. Halleluja. Halleluja. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, mehr von dir. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Lass dich wirklich zurüsten jetzt. Lass dich zurüsten. Das ist ein Strom der Zurüstung heute Morgen. Wenn du sagst, mein Leben ist noch ein bisschen langweilig, was das Geistliche angeht, streck dich aus. Da ist mehr. Da ist mehr. Ja. Da ist mehr. Da ist mehr. Halleluja. Da ist mehr. Geh auf Empfangshaltung. Und ich empfange. Oh, danke, Herr. Gerade jetzt. Und ich empfange. Und ich empfange. Und ich empfange. Gerade jetzt. Oh, danke, Herr. Oh, danke, Herr. Ich hab wirklich so einen Geist gesehen. Wie so neue Räume aufgehen, neue Räume der Wunder auch, ja, der kreativen Wunder, der Heilungswunder, aber auch, ja, wenn du mit Menschen sprichst einfach, wo sie seelisch einfach dann geheilt werden, ja, weil du ein Wort einfach für sie hast und da ist wirklich neuer Raum und es wurde jetzt ausgeteilt. Nimm's wirklich an, dass du es empfangen hast, ja, geh mit dem Heiligen Geist einfach vorwärts, geh einfach vorwärts und lass dich führen. Halleluja, ich danke dir, Herr. Danke, Herr, für die neue Zuteilung. Ich danke dir, Herr, für eine neue Frische auch vom Heiligen Geist. Ich danke dir, Herr, dass du da bist mit jedem Einzelnen, Herr. Ich danke dir, oh, dass wir einfach uns auf dich vertrauen dürfen, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass wir so wirklich jetzt rausgehen dürfen, ja, rausgehen dürfen in eine neue Woche, in eine neue Dimension des Geistes. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Lasst uns ihm einfach nochmal loben und ihm einfach einen kräftigen Applaus geben. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Und jetzt Darfst du auf deinen Platz gehen und jetzt hören wir das Wort und sag einfach nochmal auf dem Weg zu deinem Platz, du bist heute mächtig gesegnet worden nochmal. Halleluja. Halleluja. Wie viele von euch sind bereits mächtig gesegnet worden heute Morgen? Halleluja. So schön. Preist den Herrn. Halleluja, ihr Lieben. Wir freuen uns heute Morgen hier zu sein und die Gegenwart Gottes zu genießen. Und wir freuen uns auch über unsere Täuflinge, die getauft werden heute im Anschluss an den Gottesdienst. Darf ich mal bitten, einfach alle die, die getauft werden im Anschluss an den Gottesdienst, steht ihr einfach mal kurz auf, sodass man euch sehen kann. Gebt mir mal einen Applaus. Halleluja. Tamara ist, glaube ich, oben mit ihrem Kind bei den Wonneproppen. Genau. Also, Halleluja. 6 Täuflinge haben wir heute, die getauft werden. Das wird eine starke Zeit im Anschluss an den Gottesdienst. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Halleluja. Preist den Herrn. Ihr Lieben, ich fange heute mal wieder mit was Lustigem an zum Anfang. Und zwar habe ich was gehört von der kleinen Angela, die zu ihrer Tante sagt, Tante, ich danke dir von ganzem Herzen für das Geschenk, das du mir zu meinem Geburtstag gemacht hast. Daraufhin sagt die Tante, ach, das war doch nichts. Sagt die Angela, ja, das dachte ich mir auch, aber die Mama hat gesagt, ich soll mich trotzdem bedanken. Halleluja. Ah, das ist gut, Halleluja. Und dann noch was für alle die, oder zum Test für dich, ob du die Geschichte von David und Goliath gut kennst. Und zwar hat ein Archäologe Ausgrabungen in der Negev-Wüste gemacht und dabei hat er eine Mumie entdeckt. Und dann ist er zum Archäologischen Institut nach Jerusalem gegangen und hat gesagt, ich habe eine Mumie ausgegraben von einem Mann, der vor 3000 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben ist. Daraufhin hat der Archäologe, also der Chef von dem Museum hat gesagt, okay, das schauen wir uns mal an, das werden wir untersuchen. Und dann haben sie die Mumie untersucht. Ein paar Tage später hat er den Archäologen angerufen und gesagt, also das gibt's ja nicht. Sie waren ja genau richtig mit ihrer Aussage. Vor 3000 Jahren gestorben und tatsächlich an einem Herzinfarkt. Aber wie sind Sie denn da drauf gekommen? Da sagt der Archäologe ganz einfach. Er hatte in seiner Hand einen Zettel, da stand drauf, 10.000 Schekel auf Goliath. Bei einigen dauert es noch, ich spüre es, ja. Bei einigen müssen wir überlegen, ja. Was bedeutet das? Okay, kannst du kurz nachdenken. Einer hat 10.000 Schekel auf Goliath gesetzt und ist an einem Herzinfarkt gestorben. Okay, preis den Herrn. Als David 5 Steine aus der Tasche zog. Halleluja. Also 5 kleine Steine in der Hand Gottes sind mächtiger als 1.000 Goliaths in aller ihrer Kraft. Amen. Es kommt darauf an, was ist aus Gott geboren. Weißt du, ein Wort von Gott verändert alles. Und ich möchte heute Morgen nochmal über ein Wort von Gott sprechen, das Gott mir vor 2,5 Wochen jetzt gegeben hat, das er zu mir gesprochen hat. Ich habe vor 2 Wochen im Gottesdienst schon begonnen, darüber zu sprechen. Und zwar war das, als wir in Martinique waren und dort in dem Häuschen, dann nachdem wir die Konferenz dort gemacht haben, also für alle, die nicht wissen, Martinique ist in der Karibik, eine Karibikinsel, und dort hatten wir eine Herrlichkeitskonferenz und danach waren wir noch 3 Tage in einer Hütte oder in einem Häuschen. Und am zweiten Tag bin ich nachts aufgewacht und musste auf die Toilette. Und du weißt, wie das ist, wenn du nachts aufwachst, auf die Toilette musst, du bist so im Halbschlaf. Ja, und das Einzige, woran du denkst, ist, ich muss auf die Toilette und schnell wieder ins Bett und weiter schlafen. Aber als ich so aufgestanden bin, plötzlich höre ich in meinem Inneren ganz klar diesen Satz. Und ich habe vorher nie darüber nachgedacht. Und im ersten Moment dachte ich, wow, da muss ich näher drüber nachdenken, weil ich habe ihn nicht gleich in seiner ganzen Tiefe verstanden, aber da kam dieser Satz und ich habe ihn dann gleich aufgeschrieben, also Dinge musste aufschreiben, ich wusste, wenn ich jetzt weiter schlafe, habe ich ihn wieder vergessen. Ich habe den Satz aufgeschrieben und dieser Satz war, es gibt keine Grenzen dafür, wo dich ein wacher Geist hinbringen kann. Sag zu deinem Nachbarn, es gibt keine Grenzen dafür, wo dich ein wacher Geist hinbringen kann. Und nachdem Gott mir diesen Satz gegeben hat, habe ich näher drüber nachgedacht und ich habe dann auch in der Bibel, habe ich einfach dieses ganze Thema ein bisschen studiert und habe festgestellt, dass gerade auch im Neuen Testament so viel von dieser geistlichen Wachheit die Rede ist und dass Jesus und auch Paulus immer wieder die Jünger und die Gemeinden auffordert, seid wach. Ja? Und er spricht davon nicht, haltet euch jetzt nachts wach, schlaft nachts nicht mehr, sondern er spricht von einer geistlichen Wachheit. Ja? Zum Beispiel Lukas 12, 37, das sagt Jesus, glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend oder wach finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sie sich zu Tisch legen lassen und wird hinzutreten und sie bedienen. Wow, das ist Hammer. Das ist Hammer, wenn Jesus kommt, um dich zu bedienen. Er kommt zu den geistlich Wachen, zu denen, die geistlich wach sind. Und ich möchte heute ein bisschen weitergehen in diesem Thema und ich möchte damit beginnen zu sagen, die geistliche Wachheit, die Wachheit deines inneren Menschen beginnt immer mit deiner Wachheit für Gott. Es geht immer zuerst um deine Beziehung zu Gott. Bist du wach für Gott? Mit anderen Worten, bist du empfänglich für das, was er dir sagen möchte? Bist du empfänglich für eine Begegnung mit ihm? Bist du geistlich wach? Also manche Menschen sagen, ja, Gott weiß ja, wo ich wohne und Gott weiß auch, wann ich ins Bett gehe und Gott weiß, wann ich aufstehe. Also wenn er mir begegnen möchte, dann kann er es ja schon tun. Und ansonsten gehen sie einfach ihres Weges und leben einfach so ihr normales, gut bürgerliches Leben so vor sich hin oder auch nicht bürgerlich, wie auch immer. Aber sie leben ihr Leben so vor sich hin und Jesus sagt, hey, wacht! Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Amen. Er ruft uns auf. Paulus macht deutlich, es ist nicht selbstverständlich, dass wir geistlich wach sind. Er sagt in Epheser 5, wach auf, der du schläfst. Und er spricht hier zu Christen. Er spricht hier zu Jüngern. Er spricht hier zu Leuten, die erweckt worden sind durch den Geist Gottes. Und trotzdem sagt er wieder, wach auf, der du schläfst. Mit anderen Worten, es ist nicht selbstverständlich, dass du empfänglich bist für Gott. Und ich habe eine Bibelstelle gefunden im Hohenlied, da ist ja diese Beziehung zwischen Braut und Bräutigam, also zwischen Gemeinde und Jesus, das ist ja der Vorschatten im Alten Testament für die Beziehung zwischen Gemeinde und Jesus, also zwischen dir und mir und Jesus. Und da sagt die Braut, also die steht für dich, sie sagt, mein Herz war wach. Amen. Heute Morgen darfst du dich fragen, ob dein Herz wach ist. Weißt du, sie sagt, mein Herz war wach und dann heißt es, horch, mein Geliebter klopft. Amen. Mit anderen Worten, er möchte dir begegnen. Und er sagt, öffne mir meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Vollkommene. Wow, das ist schon mal schön, wenn dir das einer sagt. Ha? Halleluja. Sag mal zu deinem Nachbarn, meine Taube, meine Vollkommene. Aha. Auch wenn es ein Mann ist, spielt keine Rolle. Du bist die Braut Christi, egal ob du Mann oder Frau bist. Halleluja. Halleluja. Aber weißt du, diese Braut, von der hier die Rede ist, und das ist der Vorschatten für die Braut Christi in der Endzeit. Weißt du, Jesus kommt zu einer wachen Braut. Jesus will eine wache Braut. Jesus kommt nicht zu einer schlafenden Braut. Weißt du, Jesus ist nicht der Prinz aus Dornröschen nach 100 Jahren. Amen. Vor 100 Jahren war sie wach und dann ist sie in einen tiefen Schlaf gefallen. Und dann kommt der Prinz. Die Bibel sagt, was passiert, wenn es in deinem Leben so ist. Er redet von den 5 klugen und den 5 dummen Jungfrauen. Und er sagt, die eingeschlafen sind, der Bräutigam kommt und sagt, zu spät. Amen, zu spät. Verstehst du? Er ist nicht der Prinz aus Dornröschen, sondern er kommt zu einer wachen Braut. Amen. Bist du bereit? Halleluja. Weißt du, Voraussetzung dafür, um wach zu sein, wirklich wach zu sein. Ich habe darüber nachgesonnen. Was ist die Voraussetzung dafür, dass du wirklich wach bist für eine Begegnung mit Jesus? Die Voraussetzung ist, dass du dir ganz tief drinnen bewusst bist, dass du es brauchst. dass du dir deiner Bedürftigkeit bewusst bist, dass du sagst, Jesus, ich brauche dich, dass da ein Bewusstsein in deinem Innersten ist. Ich habe das letzte Mal vor 2 Wochen, als ich da über das Thema schon gepredigt habe, habe ich mein Zeugnis erzählt, wie Jesus mich, als ich ihn noch gar nicht kannte, aber wie er mich wach gerüttelt hat und mir dieses Bewusstsein gegeben hat. Wow, du brauchst ihn genauso verzweifelt wie der heftigste Drogenabhängige oder die heftigste Drogenabhängige kurz vor ihrem Tod. Du brauchst ihn genauso verzweifelt. Und weil ich mir dessen bewusst war, war ich empfänglich für die Begegnung mit ihm. Amen. Also Matthäus 5, Vers 3 sagt Jesus, glückselig sind die, die geistlich arm sind und es wissen, denn sie oder denn ihnen gehört das Reich der Himmel. Amen. Glückselig sind die, die geistlich arm sind und es wissen. Weißt du, diejenigen, die meinen, sie wissen alles, die sind nicht geistlich arm vor Jesus. Diejenigen, die meinen, sie haben alles verstanden, alles begriffen, sie haben den Leib Christi verstanden, sie haben das Wirken Gottes verstanden, sie wissen genau, was Sache ist und sie können die ganze Sache so von oben herunter betrachten, so von einem Turm und sagen, ja, so sieht es also aus, genau das habe ich schon 1983 erlebt und das war 1994 und das war da und so und so. Und sie haben alles verstanden und Jesus sagt, du hast keine Ahnung. Amen. Du hast keine Ahnung. Wirklich Ahnung haben die, die geistlich arm sind und es wissen. Diejenigen, die einen Hunger haben nach Jesus. Weißt du, und ich glaube, dass Jesus in dieser Zeit wirklich dran ist, uns wach zu rütteln, den Leib Christi wach zu rütteln. Auch in der Welt, die Menschen wach zu rütteln. So wie er mich damals mit 18 Jahren wach gerüttelt hat. Ich wollte nichts von Gott wissen. Ich habe gar nicht geglaubt, dass es ihn wirklich gibt, außer halt vielleicht irgendeine diffuse Kraft irgendwo im Universum irgendwas. Aber ich kannte ihn nicht persönlich, aber weißt du, er hat mich wachgerüttelt und ich glaube, dass er in dieser Zeit wirklich, dass er unsere Gesellschaft, dass er die Menschen in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, in ganz Europa, dass er dabei ist, die Menschen wach zu rütteln. Halleluja! Damit sie Jesus begegnen können. Weißt du, es ist das richtige Bewusstsein, das dich verbindet mit ihm. Weißt du, er lebt, Jesus lebt. Weißt du, Jesus lebt. Halleluja! Hallo, Jesus lebt. Amen. Er ist hier heute Morgen in seinem Geist. Er ist da. Das ist eine Realität. Verstehst du? Weißt du, wir haben nicht nur irgendeine vage Auferstehungshoffnung, dass irgendwann, vielleicht eines Tages es nach dem Tod trotzdem weitergeht. Nein, weißt du, wir glauben an den, der bereits auferstanden ist und der lebt und der hier ist und der uns begegnet und zu dem wir eine persönliche Beziehung haben können. Halleluja. Weißt du, und deswegen, Amen, ja, gebt mir ihm die Ehre. Weißt du, und deswegen ist es auch keine Frage, dass du glauben kannst, dass du nach deinem Tod weiterlebst. Verstehst du? Weil du bist ja die ganze Zeit mit dem Auferstandenen verbunden. Wenn du mit dem Auferstandenen verbunden bist, wie kannst du ewig sterben? Wenn du mit dem verbunden bist, der lebt ewig. Der ewig lebt, wie kannst du sterben? Das geht gar nicht. Deswegen hat Jesus gesagt, wer an mich glaubt, auch der stirbt nicht. Amen. Der wird leben, auch wenn er physisch gestorben ist. Aber es gibt auch die andere Version, gibt noch einen anderen Vers, wo er sagt, ja, er stirbt nicht. Ja, und da spricht er von geistlich sterben. Ja, er stirbt in seinem Körper natürlich, aber geistlich kann er nicht sterben, weil er verbunden ist mit dem, der lebt. Halleluja. Bist du verbunden mit dem, der lebt? Wenn nicht, dann ist heute Morgen deine Gelegenheit, dich mit ihm zu verbinden. Amen. 1. Petrus 1, Vers 8, das drückt es so wunderbar aus. Da heißt es, Petrus sagt, Jesus Christus, den ihr liebt, das ist die Beziehung, ja, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. Weißt du, die allermeisten von uns haben Jesus nicht persönlich vor sich gesehen. Ja, ich habe ihn mal gesehen, aber verstehst du, ich sehe ihn nicht jeden Tag vor mir. Also es ist manchmal schwierig für deinen Verstand, sich vorzustellen, Jesus lebt, Jesus ist da, weil du siehst ihn nicht. Es ist leicht, sich vorzustellen, Marion lebt oder Sabrina lebt, ja, die leben, die sehe ich ja. Wolfgang lebt auch, Halleluja, preist den Herrn, Amen. Halleluja. Aber Petrus sagt, Jesus Christus, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Weißt du, das ist der Hammer. Das ist ein geistlich wacher Geist. Das ist ein waches Herz. Das ist das wache Herz, von dem Jesus spricht, dass du mit unaussprechlicher, verherrlichter Freude jubelst über Jesus, den du gar nicht siehst. Dann bist du wach im Geist. Amen. Halleluja. Und er sagt, so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Indem du über den jubelst, den du gar nicht sehen kannst. Weißt du, ich hatte jetzt am Donnerstag im Lobpreis, hatte ich so eine Erfahrung, als wir Lobpreis hatten hier in der Glory Life Schule. Es war wirklich stark. Es war wirklich so ein ganz tiefer Lobpreis, wo wir wirklich Jesus geliebt haben und ihn angebetet haben. Und plötzlich sehe ich so die Engel im Raum hier so verteilt, wie sie so runterschauen, wie sie so reinschauen in den Raum. Und ich habe gesehen, ich habe ein Erstaunen auf ihrem Gesicht gesehen. Und ich wusste intuitiv, das ist das Erstaunen der Engel, über diese Menschenkinder hier unten, sie sind ja keine Menschenkinder, über diese Menschenkinder hier unten, die Jesus lieben, die mit Jesus verbunden sind, obwohl sie ihn nicht sehen können. Weißt du, für die Engel ist das erstaunlich, weil die Engel sehen Jesus die ganze Zeit. Die Engel sehen Gott die ganze Zeit. Für die Engel ist es keine Frage, dass es Gott gibt, weil sie sehen ihn ja die ganze Zeit. Aber ich konnte dieses Erstaunen der Engel wahrnehmen, so wie nach dem Motto, wow, das ist aber was Besonderes. Die lieben Jesus, obwohl sie ihn nicht sehen. Wie geht sowas? Für Engel geht's nicht, aber für dich und für mich. Halleluja. Amen. Das ist das besondere Vorrecht der Menschenkinder. Das ist das besondere Vorrecht von Söhnen und Töchtern Gottes. Halleluja. Und tatsächlich sagt der Petrusbrief, ich habe es dann weitergelesen, 1. Petrus 1, Vers 12, heißt es tatsächlich, dass die Engel dieses Geheimnis von Kindern Gottes, die Jesus lieben, obwohl sie ihn nicht sehen, dass die Engel begehren, da hineinzuschauen. Ja, die Hoffnung für alle, Übersetzungen, Vers 12, 1. Petrus 1, Vers 12 heißt, die Hoffnung für alle sagt so, diese Botschaft, also das Evangelium, das Geheimnis des Evangeliums ist so einzigartig, dass selbst die Engel gern mehr davon erfahren würden. Amen. Ja, weil für sie ist es fremd, weißt du, sie brauchen nicht das Blut Jesu, um erlöst zu werden. Sie müssen nicht im Glauben Gott anbeten, sie beten nicht im Glauben Gott an, sie beten im Schauen Gott an. Aber das besondere Geheimnis ist, dass Gott sich Wesen erschaffen hat, die ihn im Glauben anbeten. Das heißt, die ihn nicht sehen und trotzdem begeistert von ihm sind. Amen. Bist du begeistert heute von Jesus? Halleluja. Also deswegen machen wir Lobpreis. Deswegen machen wir Lobpreis. Deswegen beten wir ihn an. Also wir sind begeistert von ihm, obwohl wir ihn nicht sehen. Das ist unsere Liebesbeziehung. Ein wacher Geist liebt ihn, obwohl er ihn nicht sieht. Ein wacher Geist ist begeistert von Jesus. Halleluja. Nicht von einer Theorie, sondern von einer Person. Amen. Nicht von einer Theologie über Jesus. Nicht von einem Wissen über Jesus. Nicht von einem Wissen über das Evangelium. Sondern ein waches Herz ist begeistert über ihn als Person. Wow. Und lebt mit ihm. Ist wach, wenn er an die Tür klopft. Ja, sonst hörst du ja sein Klopfen nicht. Wäre die Braut nicht wach gewesen im Hohen Lied, hätte er lang klopfen können. Bei manchen klopft er schon ziemlich lang und bei manchen hat er schon ein bisschen drauf, gibt er schon ein bisschen Zugabe, aber manche haben Oropax drin. Halleluja. Heute Morgen möchte er dich wachrütteln. Amen. Und gleichzeitig, diese Liebesbeziehung zu Jesus, was sie bewirkt gleichzeitig ist, sie bringt uns nicht nur im Inneren in eine Bewegung des Herzens in Bezug auf Jesus hinein, sondern sie bringt uns auch äußerlich in eine Bewegung hinein. Sie bewegt uns. Ja, Gott hat mir für 2024 dieses Stichwort gegeben, Offensive. Ich glaube, dass dieses Jahr ein Jahr der Offensive ist. Sag mal Offensive. Ein Jahr der Offensive. Und weißt du, ein waches Herz fühlt sich wohl in der Offensive. Ein waches Herz fühlt sich nicht wohl in der Stagnation. Ein waches Herz fühlt sich nicht wohl, wenn alles so bleibt, wie es ist, selbst wenn es noch so schön ist. Weißt, vielleicht war's mal, hast du mal gesagt, oh Herr, wenn nur alles so schön bleibt, wie es ist, dann danke ich dir. Weißt du, du darfst dich freuen an dem, was ist und was du hast und wie Gott dich gesegnet hat und so weiter, aber ein waches Herz ist nicht zufrieden mit dem Status quo. Ein waches Herz ist zufrieden mit der Bewegung, ist zufrieden im Vorangehen. Und ein Bibeltext, den Gott mir auch speziell für 2024 gegeben hat, ich weiß, wir sind schon ein Stück weit, aber ich habe es im Januar, habe ich auch schon drüber gepredigt, aber ich erwähne es an dieser Stelle nochmal, weil das hier einfach reingehört. Ein weiterer Text, den Gott mir gegeben hat, ist Jesaja 54, Vers 2 bis 3. Ja, wo haben wir denn Jesaja? Hier. Halleluja. Jesaja 54, 2 bis 3. Da heißt es, mache weit den Raum deines Zeltes und deine Zeltdecken spanne aus. Spare nicht, mache deine Seile lang und deine Pflöcke stecke fest. Denn du wirst dich nach rechts und links ausbreiten und deine Nachkommen werden die Nationen beerben und die verödeten Städte besiedeln. Amen. Weißt du, was mir auffällt, wenn ich das lese, ist, Gott setzt kein Limit, wie weit du dich ausbreiten kannst. Gott setzt dir kein Limit, wie weit du kommen kannst in deinem Leben. Gott setzt dir kein Limit, sondern das Limit ist, wie weit du deine Zeltpflöcke steckst. Wie weit du die Seile spannst, das ist das Limit. Er sagt dir nur, spann sie so weit es irgend geht, so weit du es sehen kannst. Und ich sag dir was, ein wacher Geist sieht weit. Ein schlafender Geist sieht immer nur die unmittelbare Umgebung, Zukunft, den nächsten Tag, im allerschlimmsten Fall die nächste Mahlzeit. Amen. Oh, was gibt's heute wieder zum Mittagessen, ne? Von Mahlzeit zu Mahlzeit. Halleluja. Also was hat Gott zu mir gesagt? Es gibt keine Grenzen dafür, wo dich ein wacher Geist hinführen kann. Das heißt, die entscheidende Frage ist, wie weit steckst du deine Zeltpflöcke? Wie weit bist du bereit zu gehen? Wie groß lässt du deine Vision sein? Und Gott fordert dich auf, hey, es darf gern noch ein Stückchen mehr sein. Es darf noch ein Stückchen weitergehen. Du sagst vielleicht, ja, ich habe schon eine ganz große Vision. Weißt du, du kannst Gott nicht übertreffen, was seine Vision für dein Leben angeht. Amen. Immer wenn du deine Zeltpflöcke ein Stück weiter steckst, sagt Gott, okay, super für den Anfang. Ja, ist okay für dich. Weißt du, er weiß ja, dass wir limitiert sind hier in dieser Welt, in unserem Denken. Also sagt uns nicht immer schon alles, was irgendwann mal kommt, sondern er sagt uns einfach die nächste Phase. Aber dann weiß er schon, okay, und wenn du da bist, dann geht's wieder ein Stück weiter. Amen. Ich weiß noch von Yonggi Cho, der ist ja jetzt gestorben inzwischen, aber er war der Gründer und Pastor der größten Gemeinde der Welt mit am Schluss über 1 Million Mitglieder in Seoul, Korea. Und als er begonnen hat in den 50er Jahren, hat Gott ihm die erste Vision gegeben. Und ich weiß nicht mehr genau jetzt, in welcher Reihenfolge es war, aber ich sag mal als Beispiel, die erste Vision war, wow, ich werde eine Gemeinde haben mit 500 Leuten. Das war seine Vision. Er hat immer sehr stark mit Zahlen gedacht. Du musst nicht mit Zahlen unbedingt denken, aber bei ihm war das sehr stark mit den Zahlen. Also 500 Leute. Und dann hat er diese 500 Leute erreicht und dann hat er gesagt, Herr, jetzt haben wir 500 Leute, davon können wir gut leben und jetzt einfach setzen wir uns zur Ruhe. Genau. Und dann war immer seine Vision, dann spielt er Golf. Jetzt gehe ich Golf spielen. So. Und was hat Gott zu ihm gesagt? Er hat gesagt, hebe deine Augen auf und sieh noch mal ein Stück weiter. Und Gott hat ihm 5.000 gezeigt. Und er hat gesagt, okay, Herr, 5.000. Wenn wir die 5.000 erreicht haben, dann gehen wir Golf spielen. Und als er die 5000 erreicht hat, ich sage jetzt einfach mal als Beispielzahlen, ich weiß es nicht mehr genau, in welchen Zahlenschritten Gott ihn geführt hat, aber nächstes Beispiel, 50.000, und er dachte, oh Herr, es dauert noch ein bisschen, bis ich Golf spielen kann. Verstehst du? Und irgendwann mal hat er verstanden, wann immer ich meine Zeltpflöcke ein Stück weiter gesteckt habe und das Ziel erreicht habe, dann hat Gott schon die nächste Etappe vorbereitet. Weil Gott will, dass du in Bewegung bist. Und am Ende seines Lebens hat er eine Gemeinde mit über 1 Million Mitgliedern. Das war seine Berufung. Amen. Und Golf, weiß ich nicht, ob er das gespielt hat am Ende. Vielleicht ab und zu mal, aber wahrscheinlich nicht so oft. Bei 1 Million Leute hast du einiges zu tun. Halleluja. Aber weißt du, Gott hat mehr für dich. Sag zu deinem Nachbarn, Gott hat mehr für dich. Halleluja. Und je wacher du bist im Geist, umso entschiedener wirst du sein, vorwärts zu gehen. Umso klarer wirst du sehen, was Gott noch alles vorhat. Umso weniger wirst du in die Falle von Selbstzufriedenheit und Selbstgefälligkeit und Golf spielen und so weiter fallen. Nichts gegen Golf spielen, du darfst Golf spielen, Halleluja. Nur wenn Golf spielen deine Hauptaktivität und deine Hauptvision ist, also sich den Ball in das Loch reinzukriegen, deine erste Vision ist im Leben, dann ist ein bisschen dürftig. Amen. Weil es ist auch entscheidend, wofür hast du eine Vision? Weißt du, die Vision Gottes, was sind die Visionen Gottes? Das ist auch wichtig. Weißt du, es geht nicht nur darum, Hauptsache ich habe ein Ziel, egal welches. Ja, du kannst ja als Ziel setzen, okay, ich weiß noch, einmal haben sie eine Umfrage gemacht in der Schulklasse, die haben gesagt, okay, was ist euer Lebensziel? Und dann hat ein Junge hat geschrieben, wenn ich mir einen Porsche Carrera leisten kann, dann ist mein Ziel erreicht. Okay, weißt du, Gott hat nichts gegen Porsche Carrera grundsätzlich, aber das Wort Gottes sagt in Matthäus 6, Vers 33, er sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere, also Porsche Carrera und was auch immer du dir sonst noch wünschen magst, auch Golf und keine Ahnung was, wird euch hinzugetan werden. Also jetzt kein Golfauto, das wollte ich damit nicht sagen. Ja. Okay. Es wird euch hinzugetan werden. Das heißt, entscheidend ist, in welchem Bereich hast du Vision? Wo gehst du voran? Und die Bibel sagt dir ganz klar, zuerst die Dinge des Herzens Gottes. Also das Wichtigste, wenn du vorangehen willst, ist dir zunächst mal anzuschauen, was ist das Herz Gottes? Was will er erreichen durch dein Leben? Weil ein Porsche ist ihm viel zu wenig. Viel zu wenig für Gott. Was soll er mit so einem Ding? Das rostet zusammen und dann... Verstehst? Viel zu wenig. Ich meine, es ist nett, aber... Okay. Was sind die Ziele des Reiches Gottes? Schauen wir es uns mal an. Schauen wir uns das Herz Jesu an. Matthäus 9. Matthäus 9, Vers 36 oder 38. Ich schaue mal gerade nach. Vers 36, genau. Da heißt es von Jesus, ich lese es in der Hoffnung für alle, das ist noch verständlicher. Da heißt es, als Jesus die vielen Menschen sah, siehst du viele Menschen? Ja, hier im Raum, aber auch darüber hinaus, sind noch viel mehr über Livestream und es sind viele Menschen in deiner Umgebung und es gibt viele Menschen in Deutschland, allein in Deutschland, hier haben wir auch Schweizer, aber allein in Deutschland glaube ich momentan 84 Millionen und es werden ständig mehr. Viele Menschen. Als er die vielen Menschen sah, was hatte er da? Hat er gedacht, jeder von denen braucht einen Porsche Carrera. Nee, das war nicht sein Ziel. Sondern das heißt, er hatte Mitleid mit ihnen, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und dann sagt er, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Darum bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. Amen. Mit anderen Worten, Jesus wünscht sich Arbeiter im Erntefeld. Was heißt es? Jesus wünscht sich Menschen, die das Reich Gottes, die seine Liebe, die sein Evangelium, die persönliche Beziehung zu ihm, zu den Menschen bringen, die das noch nicht kennen oder haben. Amen. Das ist das Herz Gottes. Und in Johannes 4,35 sagt er, habt ihr nicht selbst gesagt, es dauert noch 4 Monate, dann beginnt die Ernte. Ich dagegen sage euch, macht doch eure Augen auf. Da hast du wieder die geistliche Wachheit. Okay, macht deine Augen auf. Macht doch eure Augen auf und seht euch die Felder an. Das Getreide ist schon reif, oder andere Übersetzung sagt, weiß zur Ernte. Weiß heißt überreif. Mit anderen Worten, ein waches Herz, ein wacher Geist sieht, wenn du die Menschen um dich herum anschaust, sieht nicht nur einfach Menschen, mit denen du dich über irgendwas Menschliches, Normales, Natürliches unterhalten kannst, sondern sieht Menschen, weil viele von ihnen sind so, viele Menschen um dich herum kennen Jesus noch nicht. Sie sind verschmachtet. Ob es ihnen bewusst ist oder nicht, sie sind fern von Gott, sie sind getrennt von Gott, sie gehen auf die ewige Finsternis zu. Sie sind auf keinem guten Weg, egal wie es äußerlich aussieht. Amen. Und ein waches Herz sieht das und ein waches Herz sieht, hey, die brauchen Jesus und hey, das sind Menschen, die sind bereit für Jesus. Amen. Ein waches Herz sagt nicht, ach, die wollen ja eh alle nicht, die haben ja eh alle kein Interesse, keiner in Deutschland interessiert sich für Gott. Ich sag dir, Lüge, totale Lüge, ich kann dir was ganz anderes erzählen. Amen. Es ist die Frage, was du siehst. Amen. Jesus sagt, mach deine Augen auf und du siehst Menschen, die bereit sind. Und du siehst Menschen, wo du das Evangelium weitergeben kannst. Die Ernte ist reif aus der Sicht Gottes. Amen. Die Menschen sind reif, sie sind überreif. Hey, ihr Lieben, in Europa, was muss noch passieren, damit Menschen reif werden? Ich meine, wir haben Ukraine-Krieg, zuerst Corona, dann Ukraine-Krieg, jetzt Israel-Krieg, Wirtschaftskrise, Energiekrise, Klimakrise, alles möglich. Und du sagst, hey, die Menschen, die denken alle, es gibt keine Probleme. Nein, du musst ja nur eine Nachrichtensendung sehen und dann weißt du, dass die Menschen denken, dass es Probleme gibt. Amen. Und das ist eine reife Ernte für Gott. Weil wenn sie hungrig sind, wenn sie wissen, sie sind bedürftig, dann sind sie offen für Gott. Und dann bist du da. Halleluja. Jesus hat gesagt, Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr aber werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an die Enden der Erde. In Filderstadt, in Stuttgart, in Baden-Württemberg, in Deutschland und bis an die Enden der Erde. Amen. Sagst du, ja, aber ich bin nicht so die Persönlichkeit, die das Evangelium weitergibt. Ich bin eher so ein zurückhaltender Typ. Ich sag dir was, es ist keine Frage deiner Persönlichkeit, sondern es ist eine Frage, ob du wach bist, ob du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist. Ihr aber werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Bist du erfüllt mit Kraft heute Morgen? Wenn nicht, dann ist heute Morgen eine Gelegenheit, dich neu erfüllen zu lassen. Weil die Kraft Gottes macht dich kühn, die Kraft Gottes macht dich mutig, die Kraft Gottes macht dich entschieden, die Kraft Gottes macht dich wach, um zu sehen, hey, da draußen ist eine Ernte. Amen. Halleluja. Und weißt du, der wache Geist gibt sich mit nichts anderem zufrieden, als wirklich das, was in ihm ist, weiterzugeben. Du gibst dich nicht mehr zufrieden nur mit oberflächlichen Gesprächen, dass du mit allen Menschen einfach nur so oberflächliche Gespräche führst. Nein, weißt du, da ist etwas in dir, was Jesus ins Gespräch bringen will. Es ist einfach in dir, du kannst es nicht zurückhalten. Ich weiß noch, einmal hat ein langjähriger Freund von mir, der noch nicht gläubig ist, hat zu seiner damaligen Freundin, hat er gesagt, als sie uns zum ersten Mal besucht haben, und dann kam das Gespräch das erste Mal auf Jesus, als wir geredet haben, und dann hat er zu ihr gesagt, ich hab's dir gesagt, bei Ihnen geht's immer irgendwann zu Jesus. Ja, Amen, wir können es ja nicht zurückhalten. Hatte sie schon vorgewarnt, ja. Weißt du, nicht in einer penetranten, blöden Art und Weise, aber weißt du, es gibt so viele Gelegenheiten in einem Gespräch und blups, bist du wieder da. Und weil es in dir ist, muss es raus. Und manchmal ist es gut, wenn du dir auch vielleicht konkret Ziele setzt, wie zum Beispiel unser Freund Werner Nachtigall uns gepredigt hat, als er hier in der Glory Life Schule war, jetzt zweimal letztes Jahr, und uns herausgefordert hat und gesagt hat, setz dir ein Ziel. Ja, aber er ist inzwischen so weit, dass er jeden Tag mindestens ein Gespräch hat mit einer Person, die Jesus noch nicht kennt und ihr von Jesus erzählt. Mindestens einer Person am Tag. Okay, da bin ich noch nicht, ehrlich gesagt. Aber weißt du, er hat auch gesagt, du kannst auch anfangen mit einmal im Monat. Oder einmal in der Woche. Oder sagst, okay, das nehme ich mir vor. Ich will in der Offensive sein. Ich will da drin bleiben. Ich will nicht jahrelang Christ sein und es immer nur für mich behalten. Und um mich herum gehen die Menschen in die Hölle. Amen. Ein geistig waches Herz gibt sich damit nicht zufrieden. Sondern die Botschaft muss raus. Amen. Verkündigung ist eine Sache. Reden ist eine Sache. Natürlich den Menschen auch persönlich dienen, einfach ihnen zuhören, ihnen in ihren Nöten dienen oder begegnen, ihnen helfen, also sich deinen Nachbarn helfen, wenn, keine Ahnung, irgendwas kaputt ist oder was auch immer, der Hund davon gelaufen ist oder sonst was. Ja, der läuft meistens nicht davon, aber Katze. Ja, verstehst du? Dann hilfst du. Also damit kannst du Türen öffnen. Ich weiß noch vor ein, das ist jetzt schon lang her, da war diese, ach, das ist schon über 20 Jahre her, da waren wir noch, haben wir noch in Jettenburg gewohnt und da war diese Flutkatastrophe damals und da war die ganze die Nachbar, also wir waren in der Straße und unsere Seite war die Straße, die so oben zum Hang war und die andere Straßenseite war, da war der Bach hinten und der Bach ist übergelaufen und deswegen waren auf der anderen Straßenseite alle Kellerwohnungen alle überflutet, ja. Okay, und in unserem Nachbarhaus waren einige betroffen, also stand das Wasser so hoch in der Wohnung. Ja? Und dann haben die natürlich extrem Hilfe gebraucht bei diesen ganzen Aufräumarbeiten. Und wir waren ja nicht betroffen auf unserer Seite. Und so hatten wir die Möglichkeit, du weißt, und davor war in diesem Haus war nie Offenheit für Jesus zu spüren gewesen. Wir haben immer wieder das versucht reinzubringen. Und es war wie so, auf der einen Straßenseite, da waren die Leute offen für Jesus, war wirklich so. Ja, wir haben eingeladen damals vom Minus zum Plus, das sind die von der einen Straßenseite gekommen, die von der anderen Straßenseite nicht. Die einen waren offen, die anderen waren nicht offen. Und dann war diese Flutkatastrophe. Und dann haben wir unsere Gemeinde damals mobilisiert und haben gesagt, also oder glaube unseren Hauskreis oder was wir damals hatten, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall eine Gruppe von Leuten und haben gesagt, hey, unsere Nachbarn, die brauchen da Hilfe, lass uns darüber gehen und lass uns ihnen helfen. Und dann sind wir darüber gegangen und haben bei denen aufgeräumt, im Zimmer ihre schmutzige Wäsche rausgeholt und was weiß ich was alles, Möbel, all diese ganzen Sachen. Ja. Und ich sagte, ab diesem Tag war diese Mauer weg. Interessant, ja? Verstehst du? Das heißt, Verkündigung ist das eine. Ein Blick, ein wacher Blick, das ist auch Wachheit, verstehst du? Hätten auch da sitzen können und sagen können, oh, preis den Herrn, uns hat es nicht getroffen mit der Flut, Halleluja, wir sitzen auf der richtigen Seite. Siehst du das Unglück des Gottlosen, ja? Sie war nicht offen für Jesus, also hat sie es erwischt. Verstehst du? Hätte sie auch machen können. Nein, aber ein waches Herz sagt, oh, eine Gelegenheit. Gelegenheit, sag mal Gelegenheit. Weißt du, da gibt's Gelegenheiten in deinem Umfeld. Gelegenheiten für Gott. Vielleicht nehmen sie nicht sofort Jesus an, aber es ist eine Gelegenheit, ihnen die Liebe Gottes zu zeigen. Es ist eine Gelegenheit, ihnen zu dienen. Es ist eine Gelegenheit, ihnen zu helfen. Und dann, wenn sie ihr Leben Jesus gegeben haben, dann hast du eine Gelegenheit, sie weiterzuführen. Weißt du, auch das ist wichtig. Matthäus 28, Vers 19 hat Jesus gesagt, geht hin in alle Nationen und macht sie zu Bekehrten. Nein, er hat auch nicht gesagt, geht hin in alle Nationen und bringt sie dazu, ein Gebet zu sprechen. Sondern er hat gesagt, geht in alle Nationen und macht sie zu Jüngern. Das heißt, zu kontinuierlichen Nachfolgern von Jesus. Und weißt du, das braucht Zeit und das braucht auch Investment. Und du musst in Menschen investieren, die sich frisch für Jesus entschieden haben, dass sie überhaupt erstmal die Grundlagen des Glaubens überhaupt erstmal verinnerlichen und darin wachsen können. Und du musst für sie beten und du musst ihren Nöten dienen und du musst für sie beten, wenn sie krank sind und was auch immer. Und musst in das Wort Gottes lehren, du musst sie zu Jüngern machen. Amen. Und ich sage dir, das ist eine extrem befriedigende Sache. Amen. Weißt du, ich glaube, es gibt zwei Sachen, die dich am allermeisten befriedigen als ein Christ. Das erste ist, wenn du erlebst, dass ein Mensch durch dich Jesus Christus als seinen Herrn und Erlöser annimmt. Oder wie viele von euch haben das schon mal erlebt? Halleluja. Okay, dann kannst du sagen, okay, wow, das sind einige, die haben es noch nicht erlebt. Halleluja, müssen wir heute beten, dass du es erlebst. Weil das ist extrem stark, wenn jemand durch dich Jesus empfängt. Ist extrem stark, erfüllend, befriedigend. Halleluja. Und genauso befriedigend ist es, wenn du erlebst, dass jemand nicht nur sich bekehrt hat, vielleicht hat er sich sogar bei jemand anders bekehrt als bei dir, aber er ist zu dir gekommen und du hast ihn zum Jünger gemacht. Und jetzt geht er voll ab und jetzt dient er Gott und jetzt dient er Jesus und jetzt führt er wieder andere Menschen zu Jesus und jetzt ist er voll heiß und voll wach im Geist. Und du weißt, ja, du hast da ein paar entscheidende Pflöcke eingeschlagen in seinem oder in ihrem Leben. Weißt du, das gibt dir ganz tiefe Erfüllung. Wie von euch wollen in der Tiefe erfüllt sein? Also Paulus hat nicht umsonst gesagt, Apostelgeschichte 20, 35, geben macht glücklicher als nehmen. Noch glücklicher. Ich meine, nehmen ist auch schon gut. Oder? Also ich finde nehmen gut. Ich nehme gern. Ich empfange gern. Das ist gut, verstehst du? Aber Paulus sagt, geben macht noch glücklicher. Das heißt, es noch erfüllender ist das, was du empfangen hast, weiterzugeben. Also ist es wichtig, verstehst du, wenn du geistlich wach bleiben willst, ist es wichtig, dass du nach Gelegenheiten suchst, weiterzugeben, was du hast. Das ist so entscheidend. Du musst nach Gelegenheiten suchen. Weißt du, in der Welt, bei den Menschen, bei Menschen, die sich bereits zu Jesus bekehrt haben, aber die zu Jüngern gemacht werden müssen. Oder in deiner eigenen Familie, weißt du, kleiner Hinweis, wenn du Vater bist oder Mutter bist, wenn ihr Eltern seid, die ersten, die du zu Jünger machen solltest, sind deine eigenen Kinder. Amen. Du solltest sie lehren. Du solltest mit ihnen über das Wort Gottes sprechen. Wenn deine Kinder vielleicht schon Jugendliche sind und hier im Gottesdienst sind, dann solltest du hinterher auf der Fahrt nach Hause sollst du sagen, und, liebe Kinder, was habt ihr denn heute Schönes mitgenommen? Was hat euch angesprochen? Ja, einfach mit ihnen reden über das Wort Gottes. Oder mit ihnen zusammen, und nicht nur oder, sondern und, mit ihnen zusammen beten, mit ihnen Lobpreis machen. Einfach mit ihnen sie reinnehmen in die Gemeinschaft, sie schulen, sie zu Jüngern zu machen. Deine Kinder sollten die bestinformiertesten, bestgegründetsten Jünger Jesu Christi sein, die es auf dieser Erde überhaupt gibt. Aber es braucht Investment. Sie werden es nicht einfach so, nur indem sie so mitlaufen. Naja, meine Kinder laufen ja so mit, die waren ja immer im Gottesdienst, die haben ja alles mitgekriegt. Nein, weißt du, es braucht Leute, die sie zu Jünger machen. Und da bist in erster Linie du gefragt, als Eltern in dem Fall. Andere Leute sind schon erwachsen und die Eltern sind vielleicht auch nicht gläubig. Also brauchen sie jemand anders, der sie zu Jüngern macht. Zum Beispiel dich. Ja, wir haben zum Beispiel einen Dienst hier in der Gemeinde, den Menschen, die sich hier sonntags entscheiden für Jesus, weiter dient und ihnen weiter nachgeht und ihnen weiter Hilfe anbietet auf ihrem Weg mit Jesus. Wir nennen es den Mentoring-Dienst. Nächsten Sonntag ist übrigens wieder Treffen, gell? Nächsten Sonntag. Nächsten Sonntag im Anschluss an den Gottesdienst ist wieder Treffen hier. Also wenn du dir diesen Dienst vorstellen kannst, weißt du, es muss ja nicht alles in der Welt sein, wo du weitergibst. Du kannst ja auch im Rahmen der Gemeinde Dinge weitergeben. Dann wenn du dir vorstellen kannst, dass du sagst, ja, ich möchte gerne Menschen weiterführen, die sich für Jesus entschieden haben und ich möchte dieses befriedigende Erlebnis erleben, dass sie zu Jüngern werden, dann herzlich willkommen. Sei dabei, es gibt so viele Gelegenheiten. Amen. Es gibt so viele Gelegenheiten für einen wachen Geist. Weißt du, der schlafende Geist sagt immer, ach, ich glaube, das ist nichts für mich. Ach, ich glaube, das ist für andere. Ich glaube, andere können das besser. Woher weißt du das? Du hast es noch nie probiert. Wenn du merkst, das ist genau die Sache für mich, da fängst du an aufzublühen. Warum? Weil geben macht glücklicher als nehmen. Ja, Johannes 15, 16 heißt es, ich habe euch dazu bestimmt, hinzugehen und Frucht zu bringen und dass eure Frucht bleibt. Das ist wichtig, verstehst du? Er hat uns nicht nur bestimmt, hinzugehen und Frucht zu bringen, sondern er hat uns bestimmt, hinzugehen und Frucht zu bringen und dass unsere Frucht bleibt. Amen. Das heißt, du hast eine Aufgabe und wir alle haben eine Aufgabe an denen, die ins Reich Gottes reinkommen, dass sie bleiben. Amen. Das heißt, dass die Frucht bleibt. Und dafür gibt es verschiedene Dienste, zum Beispiel den Mentoring-Dienst. Aber überhaupt die Gemeinde Jesu, der Leib Christi. Was heißt es über den Leib Christi in der Bibel? 1. Timotheus 3, Vers 15. Das heißt, über den Leib Christi, über die Gemeinde Gottes, dass sie der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit ist. Das heißt, die Gemeinde Jesu muss stark sein. Jesus hat gesagt, Matthäus 16, 18, er hat gesagt zu Petrus, nachdem er sich zu Christus als dem Sohn Gottes bekannt hat, hat er gesagt, auf diesen Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Nicht auf diesen Fels werde ich meinen Kleintierzüchterverein bauen, sondern auf diesen Fels werde ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Das heißt, Jesus hat die Vision einer starken Gemeinde. Jesus hat die Vision einer Gemeinde, die steht. Und dafür braucht es auch wiederum Söhne und Töchter, die dazu beitragen, dass die Gemeinde stark ist. Die dazu beitragen, dass sie steht. Weißt du, vielleicht bist du nicht im Mentoring-Dienst, aber vielleicht führt Gott dich in den Heilungsdienst oder in den Predigtdienst oder in den Lobpreisdienst. Oder in den ganz, ganz wichtigen Hilfeleistungsdienst. Was ist das? Das ist ein biblischer Begriff, Hilfeleistung. Das ist einfach all die Dienste, die in einem Gottesdienst notwendig sind, damit er stattfinden kann. Also da haben wir viele Sachen als Beispiel. Was haben wir da alles? Da haben wir den Putzdienst zuerst. Bist du nicht dankbar, dass du einen sauberen Raum hier hast heute Morgen übrigens? Ist dir schon mal aufgefallen? Immer sauber. Geben wir mal dem Putzdienst einen kräftigen Applaus. Halleluja. Ein sehr lohnenswerter Dienst, was deine persönliche Befriedigung angeht. Amen. Weil geben macht glücklicher als nehmen. Oder der Ordnerdienst. Oder der CD-Verkaufsdienst. Bist du nicht dankbar, dass du draußen CDs kaufen kannst? Ich weiß, manche sind nur noch mit Stick und so weiter unterwegs, aber es gibt auch Tücher am CD-Tisch, in denen Salbung gespeichert ist, die du kaufen kannst. Also wir brauchen ihn immer noch, den Dienst. Amen. Sehr wichtig. Ja, aber weißt du, es braucht Söhne und Töchter, die ihren Platz einnehmen, die unterwegs sind. Weißt du, Stillstand ist tot. Amen. Weißt du, du kannst leben körperlich, du kannst sogar jung sein und trotzdem tot sein innerlich. Weil wenn du dich nicht mehr bewegst, dann stirbst du. Und es kann sich sogar auf dein Lebensalter niederschlagen. Ja, wenn du nichts mehr zu tun hast hier auf der Erde, ja, dann kann Gott auch sagen, hey, kann man auch holen. Verstehst du, deswegen ist so entscheidend, was du siehst. Was siehst du vor dir? Hast du noch ein Stück Zeltpflöcke, wo du noch reinwachsen musst? Oder hast du deine Zeltpflöcke so gespannt, dass du sagst, okay, wenn sich nichts mehr ändert, dann ist gut. Das ist der Beginn von Tod. Gott will dich in Bewegung setzen. Amen. Wie viele von euch sind bereit, sich heute Morgen in Bewegung setzen zu lassen? Oh, ich werde gleich für dich beten, dass Gott dich in Bewegung setzt. Halleluja. Halleluja. Ja, weißt du, möchtest du die Befriedigung erleben, dass Gott durch dich diese Welt verändert? Oder willst du lieber passiv rumsitzen? Verstehst du? Und ich gebe dir immer den ganz guten Tipp, fang einfach irgendwo an. Fang einfach irgendwo an. Weißt du, wenn du die Gemeinde Jesu stärken willst, fang einfach irgendwo an. Sag, weißt du, normalerweise machen wir es nicht so, dass du hier reinkommst und als erstes sagen wir, okay, herzlich willkommen im Predigt- und im Lobpreisdienst. Wir haben schon einen Platz für dich auf der Bühne vorbereitet. Sondern die meisten fangen einfach irgendwo an. Amen. Im Kaffeedienst oder im Begrüßungsdienst oder im Kinderdienst oder wo auch immer. Aber weißt du, geben macht glücklicher als nehmen. Beginn dich zu bewegen. Nur wer weitergibt, lebt wirklich. Amen. Der Glaube, die Beziehung zu Jesus ist nur lebendig, wenn sie weitergegeben wird. Und ja, du hast Möglichkeiten in der Welt, es weiterzugeben. Du hast Möglichkeiten, es weiterzugeben in deiner Familie. Aber ich sagte, du hast auch Möglichkeiten, es weiterzugeben im Rahmen der Gemeinde. Projekt Gemeindebau. Amen. Also nur weil das Gebäude hier fertig ist, heißt nicht, dass das Projekt Gemeindebau zu Ende ist. Verstehst du? Gott baut seine Gemeinde. Er sagt, auf diesen Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Das heißt, Gott baut immer. Und ich sagte, für ihn kann es nie groß genug sein. Weißt du, haben wir eine Vision, auch bei Glory Life, haben wir eine Vision für Wachstum? Hast du eine Vision, weißt du, dass bis Ende des Jahres in einem normalen Sonntagsgottesdienst, so wie hier, auch die Empore gefüllt ist? Amen. Nicht nur beim Wundergottesdienst Leute auf der Empore sind, sondern dass bei jedem normalen Gottesdienst die Empore gefüllt ist. Halleluja. Dass die Kinderräume nur so überquellen von heißen Kindern, die mit Jesus gefüllt werden. Halleluja. Dass wir mächtige Jugendgottesdienste hier haben. Ich habe gehört, am Freitag gab es einen starken Jugendgottesdienst hier. Preist den Herrn. Halleluja. So stark. Bin stolz auf euch. Halleluja. Amen. Aber weißt du, Gott will noch mehr. Halleluja. Er will noch mehr. Stärkere Jugendgottesdienste. Neue Gloryhäuser, die entstehen überall im Land. Neue Herrlichkeitszentren. In der Schweiz, in verschiedenen Regionen von Deutschland, in Österreich, ganz Europa und schlussendlich die ganze Welt. Weißt du, die Welt ist so groß. Die Zeltpflöcke sind immer noch nicht weit genug. Amen. Das heißt, Gott fordert uns heraus, stecke deine Pflöcke weit. Stecke deine Zeltbahnen weit. Weißt du? Und manchen gibt er vielleicht eine Vision, wie sie mit einem bestimmten Projekt Jesus in der Welt zum Durchbruch bringen. Es kann eine Vision sein im Geschäftsleben. Es kann eine Vision sein im Erziehungswesen. Heute jetzt nach dem Gottesdienst möchte ich mich treffen mit allen Erzieherinnen und Erziehern hier von Glory Life, weil wir wollen sprechen über die Vision für einen christlichen Kindergarten oder Kita hier von Glory Life aus. Halleluja. Amen. Weißt du, wir stecken unsere Zeltpflöcke weit. Ich habe die Vision, dass wir eines Tages sogar alten oder mehr Generationenhäuser allein von Glory Life haben werden. Amen. Halleluja. Und Pflegeheime und was weiß ich was. Amen. Weißt du, das sind so viele Dinge, die Gott noch tun will. Auch in Richtung Welt hinaus. So viele Dinge. Vielleicht will Gott durch dich die Medienlandschaft verändern. Vielleicht will er die Politik aufmischen durch dich. Hat's dringend nötig. Amen. Vielleicht will er das tun. Halleluja. Weißt du, Gott hat maßgeschneiderte Träume und Visionen für dich. Sag mal, Gott hat maßgeschneiderte Träume und Visionen für mich. Halleluja. Amen. Weißt du, wichtig dabei ist, wenn du eine Vision hast, das gebe ich dir als Hinweis, wenn du eine Vision hast, auch draußen in der Welt wirklich Dinge voranzubringen. Wichtig ist immer, dass deine Vision, die du verfolgst, dass sie angedockt ist an den Leib Christi. Weil nur dann ist sie angedockt am Herzen Gottes, weil Gottes Herz schlägt in seiner Gemeinde. Weißt du, für ihn ist entscheidend, dass du angedockt bist. Also wir haben hier bei Glory Life, wir haben keine Mitgliedschaft. Weil ich glaube nicht an Mitgliedschaft, verstehst du? Mitgliedschaften gibt's viele. Ja? Ich habe ein, zwei Mitgliedschaften in irgendwelchen Sachen, wo ich seit Jahren völlig inaktiv bin. Verstehst du? Da bin ich irgendeine Karteileiche, da zahle ich halt meinen Beitrag einmal im Jahr, 50 Euro oder was. Ja? Verstehst du? Weil ich denke, na, ist immer noch eine gute Sache. Ja? Verstehst du? Aber das ist nicht das, worum es geht, sondern es geht darum, herzensmäßig verbunden zu sein. Wir nennen es sich zugehörig fühlen, wirklich innerlich mit dem Herzen angedockt zu sein, mit deiner Vision angedockt zu sein an die Gesamtvision Gottes. Das ist so wichtig, weißt du, irgendeine einsame Vision, die irgendein einsamer Sohn Gottes hat, wird auf die Dauer nie wirklich erfolgreich sein und sie wird nie wirklich bleibende Frucht bringen im Sinne Gottes, weil sein Herz ist durch die Gemeinde und nur in richtiger Verbindung, in herzensmäßiger Verbindung zur Gemeinde wird deine Vision in der richtigen Weise zustande kommen. Also denk nicht, oh, ich habe da eine Vision und die verfolge ich und die verfolge ich und eines Tages sage ich, Leute, das ist meine Vision, tschüss, ich bin dann mal weg, ich folge jetzt meiner Vision. Vergiss es. Weißt du, selbst der große Apostel Paulus hat so eine Dummheit nicht gemacht, obwohl er wirklich eine starke Salbung von Gott hatte. Aber was hat er gemacht? Er hat darauf gewartet, dass er ausgesandt wurde von seiner Gemeinde in Antiochia. Er hat darauf gewartet, dass die Parameter, die Dinge um ihn herum, dass es stimmig ist, dass es passt, dass es aus der Gemeinde heraus geboren ist. Und deswegen konnte er seine Zeltpflöcke so weit stecken, dass er am Ende in Rom angekommen ist. Weil er hatte immer den Leib Christi hinter sich. Er hatte immer eine betende Gemeinde hinter sich. Er hatte immer eine starke Basis hinter sich. Bei allem, was er getan hat. Deswegen konnte es so weit gehen und konnte sich steinigen lassen und wieder aufstehen und Schiffbruch erleiden und Schlangen aufheben und Wasser, immer für Geschichten. Weil er diese Power hinter sich hatte. Weißt du, und Gott will dich vielleicht tatsächlich sehr stark in der Welt gebrauchen für eine Vision. Vielleicht will Gott dich gebrauchen, die Politik aufzumischen. Aber ich sag dir, gerade dann, wenn du die Politik aufmischen willst, dann ist es dreimal so wichtig, dass du an die Gemeinde Jesu angedockt wirst, weil sonst tut nämlich irgendwann mit die Politik dich übernehmen und dann hast du plötzlich, ohne dass du es merkst, sind deine ganzen Werte verschoben und du bist gar nicht mehr der, der du mal warst, als du noch wirklich angedockt warst. Amen. Deswegen ist wichtig, deine Vision sollte angedockt sein am Leib Christi. Aber dann, sage ich dir, geh voran. Amen. Sag zu deinem Nachbarn, geh voran. Halleluja. Ein weiterer Vers, den Gott mir für 2024 gegeben hat, im Zusammenhang mit der Offensive, war Daniel 11, 32. Da heißt es, aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Amen. Das Volk, das seinen Gott kennt, mit anderen Worten, und da komme ich schon zum Schluss, mit anderen Worten, das Volk, das geistlich wach ist, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Das heißt, wird vorangehen, wird mit Vision leben. Also ohne Vision, was ist ohne Vision in deinem Leben? Sprüche 29, 18. Ohne Vision geht ein Volk zugrunde. Ich habe es schon gesagt, ohne Vision ist tot. Das heißt, Gott will auch heute Morgen, er will neue Vision in deinem Leben erwecken, dass du vorangehst. Weißt du, dass dieser innere Turbo, von dem wir gesprochen haben vor 2 Wochen, weißt du, es ist nicht nur ein Turbo im Gebet. Ich habe ja gesagt, wie du den anwirfst, habe ich dir gezeigt. Vor 2 Wochen weißt du es noch, wie es geht. Rambakarabashandarabadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Rambarabasakaralabashikaradada. Und irgendwann mal Rambarada, Randarada, Randarada, okay, da läuft er. Halleluja. Aber ich sag dir was, genau so ist es auch mit deinem Vorangehen im ganz Konkreten und ganz Praktischen. Du musst ihn anwerfen, du musst auf diese Straße kommen, wo du vorangehst. Verstehst du? Es passiert nicht, indem du einfach nur immer auf deinem Stuhl sitzen bleibst und sagst, okay, ich warte darauf, dass Gott zu mir spricht, dass er irgendwas tut. Nein! Wo ist der erste Schritt? Wo kann ich anfangen? Wo, was? Ja, du sagst einmal, hey, wo kann ich eingebaut werden? Wo ist ein Platz frei? Ich sag dir, wir haben viele Plätze frei hier bei Glory Life. Alle die Dienste, die ich vorher erwähnt habe, können alle Mitarbeiter gebrauchen. Übrigens, ich halte die Predigt nicht deswegen, weil mir meine Dienstleiter gesagt haben, wir brauchen dringend neue Mitarbeiter, Pastor, du musst meine Predigt halten. Nein, nein, nein, nein, nein. Haben sie nicht gesagt und ist auch nicht meine Absicht. Sondern es geht mir darum, wirklich diese geistliche Wachheit in dir, dich zu erwecken, weißt du, in dieses Bewusstsein. Halleluja. Wache auf, der du schläfst. Steh auf aus den Toten. So wird der Christus dir aufleuchten. Halleluja. Und ich habe es das letzte Mal schon gesagt und mit dieser Bibelstelle schließe ich dann aus der Message-Übersetzung, habe ich das letzte Mal schon zitiert, über dieses Leben, weißt du, dieses wache Leben, es schreibt die Message-Übersetzung oder übersetzt die Message-Übersetzung Römer 8, Vers 14 und 15, es folgendermaßen, da heißt es, dieses Auferstehungsleben, das wir von Gott empfangen haben. Also, sag mal, ich habe das empfangen. Okay? Sag mal zu deinem Nachbarn, ich weiß nicht, was du empfangen hast, aber ich habe dieses Auferstehungsleben empfangen. Okay? So. Und was ist dieses Auferstehungsleben, das wir von Gott empfangen haben? Er sagt weiter, es ist kein grabbewachendes Leben. Mit anderen Worten, es ist kein Leben, das mit dem Status quo zufrieden ist. Wow, schön ist, gut ist, lass es immer so bleiben. Oder, oh, Hauptsache nicht bewegen, dann kann man keinen Fehler machen. Ängste müssen raus. Amen. Ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Ich sage dir, die Kraft des Heiligen Geistes haut dir diese Angst raus, einen Fehler zu machen. Ich garantiere dir, du wirst Fehler machen, während du vorangehst. Oh, ich habe viele Fehler gemacht, während ich vorangegangen bin. Aber immerhin habe ich mich geweigert, aufzuhören, voranzugehen. Amen. Und das ist kein Fehler. Sondern das sollte so sein und auch so bleiben. Und weißt du, auch egal, wie viel Fehler du vielleicht gemacht hast in deinem Leben, zünde den Geist geistlichen Turbo. Dein Auferstehungsleben, das du von Gott empfangen hast, ist kein grabbewachendes Leben. Weißt du, dein Grab kann auch eine vergangene Niederlage sein oder ein vergangener Fehler, wo du ständig drum rumläufst und ständig sagst, oh, wenn ich das doch anders gemacht hätte, dann wäre alles anders. Oh, wenn ich damals mich für einen anderen Beruf entschieden hätte, dann wäre jetzt alles anders. Oh, wenn ich einen anderen Mann geheiratet hätte, dann wäre jetzt alles anders. Oh, Grab bewachen, Grab bewachen, Grab bewachen. Nein, es ist kein grabbewachendes Leben, sondern was ist es? Es ist abenteuerlich, sag abenteuerlich. Und voller Erwartung. Genau. Gott mit einer kindlichen Einstellung begegnend, was kommt jetzt, Papa? Mit anderen Worten, wo geht's weiter? Amen. Wo geht's weiter in deinem Leben? Weißt du, ich bete heute Morgen für dich, dass Gott dir ein waches Herz gibt, sodass du den nächsten Schritt sehen kannst. Der nächste Schritt, das kann ein ganz kleiner Schritt sein, es muss gar nichts Spektakuläres sein. Es muss, es muss nicht sein, dass wenn du einen Schritt gehst, dass gleich wow, die ganze Erde bebt. Er hat einen Schritt getan. Er ist aus dem Schatten herausgetreten. Jetzt wird er sichtbar. Der neue Shootingstar am Himmel des Leibes Christi. Nein, du gehst einfach einen Schritt nach dem anderen. Amen. Das ist wichtig. Es geht nicht um deinen großen Auftritt. Oh, eines Tages werde ich einen Auftritt haben. Ich sage es euch. Dann werde ich vor Tausenden predigen und dann wird es ihnen durchs Herz gehen. Und alle werden sagen, wo hat er diese Weisheit her? Wo hat er diese Power her? Verstehst du? Nein, darum geht es nicht. Sondern Gott hat in dich ein Leben gelegt, das dich vorwärts drängt, das dich vorwärts gehen lässt. Halleluja. Und er möchte diesen Turbo in dir immer wieder neu anfachen. Lass uns zusammen aufstehen, lass uns zusammen beten. Gott möchte in dir heute Morgen diesen Turbo anwerfen. Oder, ja, es ist unterschiedlich. Bei einem möchte er sie anwerfen, bei einem anderen möchte er vielleicht den Turbo neu beschleunigen. Bei dem dritten will er einfach dafür sorgen, dass er gut geölt weiterläuft. Was auch immer, verstehst du? Aber wichtig ist, dass es läuft. Wichtig ist, dass du vorangehst. Halleluja. Dass du Weisheit hast für die nächsten Schritte. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, dass du uns als deine Kinder niemals und unter keinen Umständen für Stillstand bestimmt hast, Herr. Sondern egal in welcher Situation wir sind, Herr, du hast uns immer für Wachstum bestimmt. Und selbst wenn jemand hier ist oder über Livestream zuschaut, der momentan vielleicht körperlich ausgenockt ist und vielleicht tatsächlich im Äußeren nicht viel machen kann, aber Herr, wir können trotzdem innerlich vorangehen und wir können investieren, wir können in deinem Wort studieren, wir können Botschaften hören, wir können uns füllen mit deinem frischen Wirken, mit deinem Geist, mit deiner Kraft, wir können uns zurüsten lassen für die nächste Phase, die dann, wenn auch unser Körper wieder mehr mitmacht, einfach dann wieder kommt. Danke Herr, dass es niemals, egal in welcher Situation, für uns irgendeinen Stillstand gibt, niemals irgendein Warten auf irgendwas, niemals irgendein Warten auf irgendwas in der fernen Zukunft. Herr, sondern du hast uns bestimmt, im Jetzt Frucht zu bringen, Herr. Und dass diese Frucht bleibt. Und Vater, im Namen Jesus bete ich für jeden, der heute Morgen hier meine Stimme hört, Herr. Ich bete, Herr, dass du in jedem diesen Turbo neu zündest, vielleicht zum ersten Mal zündest oder einfach neues Öl einfach reinschiebst, Herr, sodass der Turbo richtig gut geschmiert läuft, Herr. In Jesu Namen, dass jeder hier wirklich in Bewegung ist, Herr. In Bewegung ist, Herr. Vorwärts geht, Herr. Dein Wort verkündigt, Herr, den Menschen um uns herum, Herr. Dein Wort weitergibt, Herr, an Menschen, Herr, die zu Jüngern gemacht werden müssen, Herr. Dein Wort, Herr, Menschen nahe bringt, Herr, die gegründet werden müssen im Glauben, Herr, die geschult werden müssen, Herr. Danke, Herr, dass du uns vorangehen lässt, darin deine Gemeinde zu bauen, Herr. Deine Gemeinde stark zu machen, Herr. Herr, den Pfeiler, die Grundfeste der Wahrheit zu stärken, Herr. Danke, Herr, dass du jedem Einzelnen von uns dafür wirklich die notwendigen Impulse gibst, Herr, und uns einfach die nächsten Schritte zeigst, Herr. Danke, Jesus, für dein Feuer, Herr. Danke für dein Feuer, Herr. Herr, dein Feuer, Herr, mit dem wir Menschen zu Jüngern machen, Herr. Dein Feuer, mit dem wir unsere Kinder zu Jüngern machen, Herr. Dein Feuer, mit dem wir auch unseren Enkelkindern dienen, Herr. Dein Feuer, mit dem wir unseren Nachbarn dienen, Herr. Dein Feuer, Herr, mit dem wir unseren Freunden dienen. Dein Feuer, mit dem wir hier die Gemeinde aufbauen und gemeinsam vorangehen und unsere Zeltpflöcke weitstecken und dir glauben, Herr, auch ja, hier für dieses Zentrum und für all die anderen Glory Life Zentren, dass sie nur so aus den Nähten bersten. Halleluja, Herr. Wir glauben dir, Herr, für Wachstum, Herr. Wir glauben dir, Herr, für weite Zeltpflöcke, Herr. Wir glauben dir, Herr, für Neues, Herr. Und wir glauben dir insbesondere für klare Sicht, Herr, und die nächsten Schritte, Herr. In Jesu Namen, Herr. Halleluja. Halleluja. Und Vater, in dem Namen Jesus nehmen wir jetzt auch Autorität, Herr. Wir nehmen Autorität über jede Blockade. Beginn einfach im Geist zu beten. Ja, wirf den Turbo an. Du weißt ja, wie es geht. Randakadadaba, okay? Halleluja. Beginn in Sprachen zu beten. Also jede Blockade, jedes Hindernis muss weichen. Alles, was irgendwie dich versucht hat, irgendwo reinzuklemmen, in irgendeine Ecke reinzuklemmen, was dich irgendwo reingeführt hat, wo du jetzt das Gefühl hast, da komme ich irgendwie nicht weiter, oder ja, wo vielleicht sogar Depression auf dich drückt, weil du irgendwie nicht drüber rausziehst, über die Probleme. Das sagen wir jetzt in dem Namen Jesus, diese Blockaden weichen. Wir nehmen Autorität über jeden Geist von Depression. Wir nehmen Autorität über jeden Geist von Unglauben. Wir nehmen Autorität über jeden Geist von Verwirrung. Wir nehmen Autorität über jeden Geist von Manipulation, auch wo andere Menschen versucht haben zu manipulieren, zu drücken, dich daran versucht haben zu hindern, hervorzukommen. Dann nehmen wir Autorität darüber jetzt, in dem Namen Jesus, Herr. Und wir setzen jeden Einzelnen hier in diesem Raum frei, Herr. Herr, sein Lauf zu laufen, Herr. In Kühnheit voranzugehen, Herr. Danke, Vater, Herr. In Kühnheit, Herr. In Kraft, Herr. Oh, ihr werdet Kraft empfangen. Oh, komm, bitte. Weht in Sprachen. Halleluja. Du empfängst Kraft nur vom Heiligen Geist. Du empfängst Kraft nicht aus deinen eigenen Gedanken. Du empfängst Kraft nicht durch deine eigene Vorstellung, sondern es kommt durch den Heiligen Geist, indem du dich ausstreckst. Korra kanamasi kanamasanda karadada. Korra kanamasi kananandada. Ora kanda karabanda karabasanta karadada. O karaka baba banda karakamba kabakasha karadada. Korra kabakabakaba. Oh ja. Ja, Mark und Mercy, ich sehe wirklich, wie Gott Blockaden rechts und links und hinter euch und vor euch wirklich wegschneidet. Und ich sehe wirklich euch schnell durchstarten. Ich sehe euch wirklich schnell durchstarten. Ich sehe euch schnell durchstarten. Und im Namen Jesus, ja, ich breche all das, was irgendwie von der Seite, von hinten, von vorne, wo auch immer versucht hat, euch irgendwie daran zu hindern. Ich breche das jetzt über euch in dem Namen Jesus und ich setzt euch frei, euren Lauf zu laufen. Oh, im Turbo. Im Turbo. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Und Gott will auch, dass ich euch sage, es sind wirklich Kleinigkeiten, die euch hindern können. Es sind Kleinigkeiten. Es sind nur kleine Sachen. Ihr seid wirklich richtig positioniert, innerlich. Ihr seid richtig positioniert. Das heißt, ihr könnt wirklich durchstarten. Das, was ich manchmal so groß tun will, sind nur Kleinigkeiten. Und es wird sich erledigen. Es wird sich erledigen. Ihr geht einfach voran. Ihr lasst euch nicht rausbringen. Ihr lasst euch nicht durcheinander bringen. Ihr geht einfach voran. Halleluja. Und Gott ist mit euch. Oh, danke, Jesus. Halleluja. Shakaramando Kurabasi Karalabasondo Kurabasi Karalabasondo. Ja, gibt's, oder? Bet im Geist. Ich habe noch den Eindruck, dass Gott wirklich Leute berühren möchte, Menschen berühren möchte hier, die in der letzten Zeit wirklich mit Schwäche zu tun, zu kämpfen hatten, körperliche Schwäche oder seelische Schwäche. Und Gott möchte dich neu entzünden. Wenn du das bist, komm nach vorne. Wir wollen dir dienen. Also körperliche Schwäche und es so schwer war für dich, einfach Vision zu haben, aufgrund von Schwäche. Oh, Halleluja. Oh, ich spüre die Kraft Gottes kommt. Kommt schnell hier nach vorne, die Ordner ganz schnell hinter euch. Halleluja, in Jesu Namen. Danke, Vater, für deine Kraft, Herr. Oh, danke, Herr, für deine Kraft. Danke, Jesus. Danke, Jesus, Herr, du gibst den Müden neue Kraft, Herr. Oh, du gibst den Müden neue Kraft, Herr, und den Ohnmächtigen mehrst du die Stärke, Herr. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus, füll sie mit deiner Kraft, Herr. Oh, füll mit deiner Kraft, Herr. Oh, füll, Heiliger Geist, füll, Heiliger Geist. Oh, Power, Power, Power, Power, frische Power, Power von oben. Halleluja, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Oh, er gibt den Müden neue Kraft. Halleluja. Shakarabadan, den Ohnmächtigen mehr der die Stärke. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus, für deine Kraft. Danke, Jesus, für deine Kraft. Danke, Jesus, für deine Kraft. Danke, Jesus, für deine Kraft. Danke, Jesus, für deine Kraft. Danke, Jesus, für deine Kraft. Danke, Jesus, danke, Jesus. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Danke, Jesus, danke, Jesus. Wow, auch ihr anderen im Raum und auch hier über Livestream. Nehmt dafür die Kraft Gottes aus. Das ist eine Ausgießung. Das ist eine Ausgießung der Kraft Gottes heute Morgen. Ihr werdet Kraft empfangen. Also die Kraft macht allen Unterschied. Die entscheidende Frage ist, bist du gefüllt mit der Kraft Gottes? Oh, Kraft von oben. Oh, Kraft von oben. Oh, bist du gefüllt mit der Kraft Gottes heute Morgen? Aber wenn du noch am Platz bist und du hast den Eindruck, wow, ich könnte noch ein bisschen mehr von der Kraft Gottes gebrauchen, dann streck dich einfach aus. Halleluja. Bist du gefüllt mit der Kraft Gottes heute Morgen? Oh, bist du gefüllt mit der Kraft Gottes heute Morgen? Halleluja. Oh, gefüllt mit der Kraft Gottes heute Morgen. Oh, weit zu gehen. Es gibt keine Grenzen dafür, wo dich ein wacher Geist hinnehmen kann. Halleluja. Es gibt keine Grenzen. Streck dich aus nach seiner Kraft. Halleluja. Streck dich aus. Es gibt keine Grenzen. Oh, es gibt keine Grenzen. Oh, Jesus. Die Grenzen sind gesprengt. Halleluja. Halleluja. Oh, Vater. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Auch ihr über Livestream. Oh, ich bete für euch über Livestream in Jesu Namen. Das ist eine Ausgießung seiner Kraft, Vater, in dem Namen Jesus, Herr. Herr, setz dich deine Kraft frei zu jedem Einzelnen, der über Livestream kommt, Herr. Du gibst den Müden neue Kraft. Danke, Jesus. Halleluja. Da ist es, da ist es. Empfang es, empfang es. In Jesu Namen. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Halleluja. Wow, in Jesu Namen. Halleluja. Oh, füllt sie, Heiliger Geist. Füllt sie, Heiliger Geist. Jesus. Füllt sie, Heiliger Geist. Jakaramando kurabasika da la basondo kurabasanda da da da da. Ora kanamasika da da da da da. Halleluja, Halleluja, Herr. Wir preisen dich, wir preisen dich. Komm, lass uns Jesus noch mal einen kräftigen Applaus geben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Pass auf. Ich möchte gern Folgendes von all denen, die nach vorne gekommen sind. Du hast empfangen. Du hast gehört. Geben macht noch glücklicher als nehmen. Okay, wenn du jetzt zum Platz gehst, leg einfach jemand die Hände auf, der einfach neben dir sitzt und setz einfach die Kraft, die du empfangen hast, setz sie auch über ihm frei. Ganz schnell, geht auf euren Platz, geht's einfach weiter. Halleluja, lass es weiter fließen. Halleluja, danke Jesus, danke Jesus. Umsonst hast du empfangen, umsonst gibst du es weiter. Danke Jesus, danke Herr, dass diese Kraft fließt, auch in die Familien, Herr. Danke, dass diese Kraft fließt, Herr, in die Nachbarschaften, Herr. Danke, dass diese Kraft fließt in die Arbeitsplätze, Herr. Danke, Herr, dass diese Kraft fließt, wo immer die Söhne und Töchter hinkommen, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass diese Kraft fließt bei den Jungen, Herr, und bei den Alten, Herr. Danke, dass sie fließt bei den Kindern, bei den Jugendlichen, bei den jungen Erwachsenen, Herr, bei den jungen Familien, bei den Mittelalterlichen, bei den Älteren und bei den ganz Alten, Herr. Danke, Jesus, die es gar nicht gibt. Halleluja. Im Geist gibt es gar keine ganz Alten. Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. Halleluja. Preis den Herrn. Ja. Der bekannte Evangelist David Hathaway, der wird jetzt 93 und der reist immer noch und macht Evangelisation, Konferenzen und so weiter, weißt du, er hört einfach nicht auf. Verstehst du, wer hat dir gesagt, dass du mit 90 aufhören musst? Und wer hat dir erzählt, dass du mit 67 oder 66 oder gar 63 aufhören sollst? Ich spreche jetzt vom Geistlichen. Ich sage jetzt nicht, dass du nicht in Rente gehen darfst. Welt ist eine rein weltliche Sache. Aber weißt du, dieser Gedanke muss aus deinem Kopf raus, dass irgendwie mit dem Rentenalter irgendwie sozusagen der Hauptabschnitt deines Lebens abgeschlossen ist. Manche haben diesen Gedanken. Oder manche sind schon ein paar Jahre vor der Rente, schauen sich schon darauf hin und sagen, ja, jetzt dauert es ja nicht mehr lang, dann habe ich es geschafft, so ungefähr. Verstehst du? Dann werden die Zeltpflöcke erst richtig weit gesteckt. Dann geht es erst richtig los. Für manche. Halleluja. Für manche geht es auch schon vorher. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Halleluja. Ihr Lieben, jetzt wollen wir zusammen geben. Wir wollen hineinsäen in diesen Boden gemeinsam, weil wir wissen auch, gib und es wird dir gegeben werden, sagt Jesus auch ganz konkret in Bezug auf Finanzen. Er sagt, ein gedrücktes, gerütteltes und geschütteltes Maß wird uns wiedergegeben werden. Weißt du, auch da gilt, wenn wir das Reich Gottes an erste Stelle setzen, auch mit unseren Finanzen, sagt er, hey, was du säst, wirst du ernten. Mit dem Maß, mit dem du misst, wirst du wieder ernten. Und er sagt, 30-fach, 60-fach, 100-fach sogar. Also das nenne ich Treibhausklima. Das nenne ich wirkliche Frucht. Also das ist Reich Gottes. Also das ist Reich Gottes Mathematik. Ja, du gibst ein Saatkorn und dann kriegst du 100 wieder. Ja, du gibst 1 Euro und kriegst 100 wieder. Ist jetzt keine Garantie, verstehst du? Es ist ohne... Wir haben solche Zeugnisse schon gehabt, wo genau solche Sachen passiert sind. Jemand hat 10 Euro gegeben und dann hat er 1000 Euro geschenkt bekommen ein paar Tage später. Oder jemand, ich weiß noch, einmal hat jemand 100 Euro gegeben, eine Frau war das, und die hat ein neues Auto gebraucht. Ein paar Tage später hat jemand ihr ein neues Auto für 10.000 Euro geschenkt. Ja, das war 100-fache Ernte. Amen. Aber weißt du, in jedem Fall gilt, wenn du ein Herz hast, das vorangeht, dann willst du, dass die Gemeinde Jesu stark ist. Dann willst du investieren ins Reich Gottes. Dann willst du, dass es da vorwärts geht. Dann willst du da auch nicht drin nachlassen, das Reich Gottes mit deinen Finanzen zu unterstützen, weil du sagst, es muss weitergehen. Und hier auf der Erde geht nun mal im Äußeren nichts wirklich weiter ohne Finanzen. Das heißt, du wirst einfach das wollen, dass das Reich Gottes auch finanziell stark ist. Und so möchte ich dich einfach einladen, heute Morgen den Heiligen Geist zu fragen, in aller Freiheit, du bist vollkommen frei bei uns in deinem Geben, aber in aller Freiheit, frag den Heiligen Geist, was soll ich geben heute Morgen? Was darf ich geben heute Morgen? Was ist das Saatkorn, das ich säen darf heute Morgen? Und wenn du hier live vor Ort dabei bist, hast du die Möglichkeit, es im Bar zu geben, wenn wir jetzt gleich den Eimer durchgeben. Oder wenn du den Betrag nicht dabei hast, dann kannst du es auch mit Verpflichtungserklärung geben. Die Verpflichtungserklärung liegt unter deinem Stuhl. Dann kannst du die ausfüllen. Die eine Hälfte tust du rein und die andere Hälfte tust du mit nach Hause nehmen. Okay? In Jesu Namen. Und wenn du über Livestream zuschaust, hast du die Möglichkeit, per IBAN zu geben oder du hast die Möglichkeit, per PayPal zu geben. Oder per Kreditkarte, das wird auch eingeblendet, dann kannst du auf unsere Homepage gehen und kannst es dort einfach tätigen. Ja? Also frag den Heiligen Geist und dann in aller Freiheit, lass uns die Eimer durchgeben und du tust, was er dir gezeigt hat. Halleluja. Und während ihr es durchgebt, noch ein Zeugnis, das passt auch zur Predigt heute Morgen, weil das ist ein Zeugnis nach der Predigt, wo ich das erste Mal über den geistlichen Turbo gepredigt habe vor 14 Tagen. Und da schreibt die Margarita, sie schreibt hier, ich hatte eine Freundin aus dem Norden zu Besuch und brachte sie am 14.04. mit in den Gottesdienst. Bis dato wuchs sie über die Jahre langsam im Glauben. Auch ihr Mann, beide Ärzte, also sind beide Ärzte, öffnete sich schließlich für Jesus. Der Mut, anderen von Jesus zu erzählen, fehlte aber beiden. An dem erwähnten Sonntag sprach Pastor Georg unter anderem über den geistlichen Turbo. Diese Predigt brachte den geistlichen Durchbruch, und zwar turbomäßig in ihr. Wach im Geist stieg sie nach dem Gottesdienst hier in ein Taxi, um zur S-Bahn zu kommen. Diesem Mann erzählte sie übersprudelnd vor Freude von der soeben genossenen Predigt und riet ihm unbedingt mal hinzugehen, um die Gegenwart Gottes zu genießen und das Evangelium von Jesus zu hören. In der S-Bahn sitzend fuhr sie fort, die Gäste dort für den Glauben an Jesus zu begeistern. Das ging genauso weiter im ICE nach Hamburg. Sie konnte nicht aufhören, von Jesus zu erzählen, was sie bis dahin öffentlich sich nie getraut hätte. Sie stieß auf keinerlei Widerstand. Die Leute hörten ihr zu. Das ist nämlich das, wenn du anfängst im wachen Geist, du stößt auf keinerlei Widerstand. Ja, manchmal vielleicht, aber oft nicht. Du denkst es nur. Die Leute hörten ihr zu. Keiner lehnte sie mit komischen und verspottenden Worten ab und sie kam mit ihnen ins Gespräch. Später dann auf dem Weg nach Hause im Auto überschüttete sie ihren Mann voller Begeisterung mit dem Erlebten. Das ging so weiter bis 1.30 Uhr in der Früh. Am kommenden Wochenende nun fährt sie nach Leipzig, aber absichtlich mit der Bummelbahn, um möglichst vielen Menschen das Evangelium zu erzählen. Das ist nicht stark? Die Predigt war der Auslöser für diese krasse geistliche Verwandlung durch den Heiligen Geist. Ich höre nicht auf zu staunen. Das Wort ist wirklich wie ein Hammer, der Felsen zersprengt. Amen. Halleluja. Ich freue mich auf mindestens 10 weitere solche Zeugnisse nach diesem Gottesdienst heute Morgen. Amen. Wenn du mit dem Taxi fährst, mit der S-Bahn oder was auch immer, oder mit der Bummelbahn oder sonst was, oder mit dem Auto, vielleicht nimmst du ja sogar mal ausnahmsweise einen Anhalter mit. Halleluja. Aber frag den Heiligen Geist vorher, welchen du mitnehmen sollst. Und dann erzählst du von Jesus. Amen. Und du erlebst kein Widerstand. Halleluja. Amen. Sag, es geht durch. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für jeden Einzelnen, der gegeben hat heute Morgen, Herr. Danke, Herr, dass diese Saatkörner sich vermehren, Herr, in deinem Reich. Und zwar 30-fach, 60-fach und 100-fach in Jesu Namen, Herr. Wir preisen dich dafür, Herr. Amen. Amen. Halleluja. Bevor wir für die Tücher und Kleidungsstücke beten, lass uns mal zusammen aufstehen, weil ich möchte noch etwas ganz Wichtiges beten, bevor wir zum Ende des Gottesdienstes kommen. Und zwar habe ich heute ja darüber gepredigt, über diesen wachen Geist. Und weißt du, der wache Geist, habe ich ganz am Anfang gesagt, der wache Geist, das wache Herz, hat eine persönliche Beziehung zu Jesus, ist wach für die persönliche Beziehung zu ihm, kennt ihn. Also das alles Entscheidende im Königreich Gottes ist, dass du den König kennst. Das ist übrigens auch in einem natürlichen Reich ist das sehr von Vorteil. Wenn du den König kennst, dann hast du gute Karten in dem Reich. Das ist so. Und im Reich Gottes ist es sogar essentiell, den König zu kennen, weil Jesus hat gesagt, in Matthäus 7:23, da hat er von Leuten gesprochen, die teilweise gewaltige Sachen getan haben, sogar fromme Sachen, sogar im Übernatürlichen gewirkt haben, aber am Ende musste er zu ihnen sagen, ich kenne euch nicht, ja? Ich kenne euch nicht. Und daran kannst du sehen, das alles Entscheidende in deinem Leben ist nicht, was du tust. Möchtest du ihn kennenlernen? Bist du hier, um ihn kennenzulernen? Sie möchte ihn kennenlernen. Halleluja. Preist den Herrn. Dann komm nach vorne. Ja, preist den Herrn. Danke, Jesus. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Halleluja. Verstehst du? Das alles Entscheidende in deinem Leben ist, ihn zu kennen. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du bist dir nicht sicher, ob du Gott kennst und ob er dich kennt. Weil das sind die zwei Sachen. Du musst ihn kennen und er muss dich kennen. Halleluja. Denn daran entscheidet sich am Ende alles. Ja? Jesus hat gesagt, zu den einen, ich kenne euch nicht. Zu anderen sagt er, ja, ich kenne euch. Kommt herein in das Reich meines Vaters. Und deswegen, wenn du heute Morgen hier bist und du bist noch nicht sicher, ob du ihn kennst, dein Geist ist vielleicht noch nicht wach für diese Beziehung, dann sagt Jesus, du musst von Neuem geboren werden. Das heißt, es muss ein übernatürliches Wirken in deinem Geist stattfinden, wo du dieses neue Leben, das Jesus für dich hat, empfängst. Wo du seinen Geist empfängst, ja, wo du ihn empfängst als persönlichen Herrn deines Lebens. Und wenn du heute Morgen hier bist und du hast diese Sicherheit noch nicht, Jesus zu kennen, dann einfach ganz schnell, wo du bist, du darfst einfach mir kurz ein Zeichen geben, wenn du möchtest, dass ich da für dich beten soll, gib einfach ganz kurz ein Zeichen. Wenn du sagst, jawohl, ich möchte Jesus Christus heute Morgen kennenlernen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich ihn kenne, aber ich möchte ihn kennenlernen. Ich möchte in diese persönliche Beziehung zu ihm hineinkommen. Dann möchte ich dir helfen, so wie dieser Dame hier vorne, möchte ich auch dir helfen, dass du in diese persönliche Beziehung hineinkommst. Wer ist hier, der sagt, jawohl, ich möchte das? Dann melde dich einfach, sag einfach, jawohl, hier bin ich. Und dann darfst du einfach auch hier dazu nach vorne kommen, weil ich möchte euch einfach kurz die Hände auflegen. Ich möchte jedem einfach, der das möchte, kurz die Hände auflegen, sodass du in diese persönliche Beziehung auch wirklich hineinstartest mit der Zuteilung der Kraft des Heiligen Geistes. Wenn du hier bist, ich spüre, da ist noch jemand, genau, ich seh deine Hand. Streck einfach deine Hand aus. Streck deine Hand aus, wenn du das möchtest. Streck sie ganz aus, sodass ich sehen kann. Halleluja, ich sehe deine Hand. Ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte das? Dann streck einfach deine Hand aus. Streck einfach deine Hand aus. Ich glaube, da ist noch jemand. Mir ist noch ganz heiß. Da ist noch jemand. Da ist noch jemand. Bei dir auch, ja? Halleluja. Okay, super. Ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte jetzt einfach diese persönliche Beziehung zu Jesus. Halleluja. Halleluja. Ich möchte da hineinwachsen. Noch jemand da? Okay, also ihr, die eure Hand gehoben habt, kommt einfach hier mit dazu, weil ich möchte hier vorne für euch beten. Ich möchte einfach hier die Hände auflegen. Kommt einfach hier dazu. Gebt mir mal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Komm einfach dazu. Und Jesus kommt und er begegnet dir. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Wie heißt du? Andreas. Und du? Angelika. Wie heißt du? Madina. Okay, super. Herzlich willkommen. Wie heißt du? Inga. Inga, schön. Herzlich willkommen. Super. Ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte heute Morgen eine ganze Sache machen. Und ich möchte einfach jetzt mit euch allen ein Gebet sprechen. Ich möchte es euch laut vorsprechen. Und ihr sprecht es mir einfach laut nach. Und du kannst es für sie übersetzen, einfach das Gebet, sodass ich es einfach laut nachsprechen kann. Okay? Okay, ja gut, du verstehst es. Gut, super. Halleluja. Okay, lass uns einfach unsere Augen schließen gerade jetzt. Und lass uns sagen, und jeder, der es im Raum mitbeten möchte, um sie zu unterstützen, du darfst es gerne tun. Sag einfach, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du lebst. Du bist gestorben vor 2000 Jahren. Wegen meiner Sünde und der Sünde der Menschheit. Aber du bist wieder auferstanden aus den Toten. Und jetzt lebst du. Du bist eine lebendige Person. Und du bist der Weg zum Vater. Und Vater im Himmel, ich komme heute zu dir. Ich möchte dein Kind sein. Ich möchte als dein Kind leben. Ich möchte dich kennen. Und ich möchte von dir gekannt sein. Und im Namen Jesus bitte ich dich um Vergebung, Vater, wo ich ohne dich gelebt habe oder wo ich gegen deinen Willen gelebt habe. Herr Jesus, reinige mich jetzt durch dein Blut und die Kraft deines Geistes. Komm jetzt in mein Herz. Sei du der Herr meines Lebens. Und fülle mich mit deinem Heiligen Geist. In Jesu Namen. Amen.